17. Kapitel. Der Abscheu vor dem Anderen. Wie entsteht Fremdenfeindlichkeit? Flüchtlingskrisen. Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Rechtsextreme setzen einen Plattenbau in Brand, in dem sich ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter der DDR befinden. Schon davor hat es etliche Attacken auf Asylbewerberheime in Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Seit dem Fall der Mauer ist in Deutschland die Zahl der Asylsuchenden kontinuierlich gestiegen. Hinzu kommen Spätaussiedler aus den ehemaligen Sowjetrepubliken und Flüchtlinge aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg. In diesem schicksalhaften Sommer versammeln sich im Nordwesten Rostocks Tausende vor dem sogenannten Sonnenblumenhaus, einem Plattenbau, in dem die Vietnamesen untergebracht sind. Sie randalieren 4 Tage lang, rufen Sieg Heil und Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Als die Rechtsextremisten am 3. Tag das Nachbargebäude mit Molotow-Cocktails in Brand setzen, klatschen die Zuschauer Beifall. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich in dem Haus 120 Vietnamesen, darunter Kinder und schwangere Frauen, sowie ein Fernsehteam des ZDF.